Sie lebten in der Eiszeit mitten in einer feindlichen Wildnis. Unsere Vorfahren, die sogenannten Cro-Magnon-Menschen, die deshalb so heißen, weil man in der Höhle Abri de Cro-Magnon auf Spuren von ihnen gestoßen ist. Über diese ersten Menschen hat jetzt der berühmte britisch-amerikanische Archäologe und Anthropologe Brian Fagan ein Buch geschrieben. Cro-Magnon, das Ende der Eiszeit und die ersten Menschen, heißt es. Fagan, Jahrgang 1936, hat am Pembroke College in Cambridge studiert, wurde promoviert und die ersten Erfahrungen in der archäologischen Feldforschung, die sammelte er in Afrika. 1966 siedelte er in die USA über, wo er in Santa Barbara Professor für Anthropologie war. Seitdem, seit 2003, lebt er als freier Autor, der schon viele Bücher über die Klima- und Menschheitsgeschichte geschrieben hat und nun also eines über die ersten Menschen. Gerrit Stratmann hat Fagans Buch Cro-Magnon gelesen. Wie lebte es sich denn eigentlich damals am Ende der Eiszeit? Ja, also die Cro-Magnon-Menschen lebten so während der Eiszeit eigentlich bis zu ihrem Ende und natürlich nicht in den vergletscherten Gebieten jetzt Nordeuropas. Die waren natürlich unter einem Eispanzer verschwunden. Ihre Heimat lag eher so südlich der Eisgrenze, das heißt vor allem in Frankreich, in Süddeutschland, in Italien und weiter östlich noch bis hin zum Schwarzen Meer. Und dieses Gebiet, das war damals quasi Tundra, also eine ganz spärlich bewachsene Steppe mit so ein paar Nadelwäldern, wo vor allem Mammuts, Wisente und Rentierherden lebten. Und Rentiere, das war damals so das bevorzugte Jagdwild der damals lebenden Frühmenschen. Frühmenschen sowohl der Neandertaler als eben auch der ersten Homo sapiens, eben dieser Cro-Magnon-Menschen, die mit Holzspeeren und Faustkeilen bewaffnet dann in dieser unwirtlichen Zeit auf die Jagd gingen. Ja, und in diese oftmals kalte Steinzeit der ersten Frühmenschen entführt uns das Buch von Brian Fagan. Was haben denn nun die Archäologen in dieser Höhle Abri de Cro-Magnon gefunden? Da hat man 1868 5 Skelette gefunden, 3 männliche, ein weibliches und das eines Säuglings. Und diese Skelette, die unterschieden sich sehr deutlich von denen der Neandertaler. Die waren, zumindest anatomisch gesehen, quasi schon mit uns identisch. Man hat dann das ungefähre Alter bestimmt und gesehen, diese Skelette waren etwa 28.000 Jahre alt. Und aus anderen Funden weiß man mittlerweile, dass diese frühen Menschen wahrscheinlich schon vor etwa 45.000 Jahren aus Afrika über den Nahen Osten nach Europa kamen. Zu der Zeit war Europa sozusagen eigentlich noch fest in der Hand der Neandertaler, die nachweislich schon vor mindestens 200.000 Jahren da in Europa lebten und die damit auch eine sehr stabile Kultur hier gebildet haben. Ja, die dann allerdings mit dem Auftauchen dieser ersten modernen Menschen langsam zu Ende gingen. Also es gab da so eine Zeit von vielleicht 10 bis 15.000 Jahren, in der diese beiden Arten parallel in Europa existierten. Und am Ende dieser Überlappungsphase war der Neandertaler dann ausgestorben. Man fragt sich, was ist da passiert, als dieser neue Mensch auf den Neandertaler traf? Wie waren diese Begegnungen? Ja, das ist tatsächlich eine der großen Fragen, die Brian Fagan in seinem Buch beschäftigen. Kam es hier zu einem Austausch zwischen Neandertalern und Homo sapiens? Hat man miteinander kooperiert oder hat man sich ignoriert? Kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen? Konnte man sich überhaupt miteinander verständigen oder hatte man sich vielleicht auch gar nichts zu sagen? Das ist alles noch so ein großes Rätsel. Das wahrscheinlichste Szenario, das Brian Fagan in dem Buch skizziert, ist wohl, dass es vereinzelte Treffen von kleineren Gruppen gab, bei denen man mal so ein paar Geschenke oder auch Güter ausgetauscht hat, aber dass die Gruppen ansonsten nebeneinander hergelebt haben. Also Spuren für kriegerische Auseinandersetzungen hat man bis jetzt nicht gefunden. Und Brian Fagan spekuliert auch so ein bisschen darauf, dass es wahrscheinlich ist, dass kognitive Unterschiede auch eine Verständigung zwischen diesen beiden Menschengruppen verhindert haben. Aber die Forscher sind sich da noch nicht ganz einig, wie sprachbegabt jetzt die Neandertaler zum Beispiel schon waren. Brian Fagan vermutet eben, dass sie keine flüssige Sprache beherrscht haben, was bei den Cro-Magnon-Menschen wohl ziemlich sicher der Fall ist. Und deswegen nennt er die Neandertaler auch das stumme Volk. Er argumentiert, eine Kultur, die über so lange Zeit so stabil geblieben ist, sich kaum weiterentwickelt hat in dieser Zeit, das spricht eigentlich alles dagegen, dass die eine Sprache hatten, mit der sie dann ihr Wissen auch weitergeben konnten. Da stecken jetzt aber eben viele Konjunktive drin in dem, was Sie gesagt haben. Es gibt ja inzwischen die verbreitete Ansicht, dass die Geschichte ebenso Wissenschaft wie auch Literatur sei. Wie ist denn das mit der Archäologie? Wie klar sind denn die Schlussfolgerungen, die die Archäologen aus ihren Funden da ziehen können? Die Archäologen haben natürlich ein großes Problem, weil sie meist eigentlich nicht mehr als ein paar Knochen haben oder sehr viele Steine finden. Und wenn sie Glück haben, noch ein paar Höhlenmalereien, aus denen sie dann ihre Schlussfolgerungen ziehen können. Alles andere ist ja verschwunden, ist verrottet. Aus diesen Funden lässt sich noch ganz gut ablesen, wie sich die Frühmenschen verbreitet haben, was sie gejagt haben, auch noch womit sie gejagt haben. Aber viele Fragen, die so die Kultur dieser Menschen betreffen, ihren Alltag, ihren Umgang miteinander, ihre Riten zum Beispiel, all das bleibt natürlich offen. Brian Fagan geht mit dieser Tatsache ebenfalls ziemlich offen um und beklagt eben auch in seinem Buch, dass es gerade auf die interessantesten Fragen oft keine guten Antworten gibt. Eine zentrale Frage ist ja zum Beispiel, woher kommen eigentlich unsere kognitiven Fähigkeiten? Wie haben sich die entwickelt? Brian Fagan vermutet hier in dem Buch auch, dass das raue Klima eben und das Umweltkatastrophen daran nicht ganz unschuldig waren. Aber letzten Endes wissen wir es nicht. Und ja, vieles aus dieser alten Vergangenheit bleibt einfach Spekulation. Das sind ja spannende Themen. Hat denn Brian Fagan ebenso spannende Antworten auf diese Fragen? Ja, die Antworten sind schon relativ spannend. Wenn ich ehrlich sein soll, muss ich allerdings sagen, dass das Buch bei der Lektüre mich nicht so richtig gefesselt hat oder zumindest nur stellenweise fesseln konnte. Denn für meinen Geschmack hat Brian Fagan seinen Text einfach mit zu vielen Details manchmal überfrachtet. Dann springt er hier von einem Ort zu einem Fundstück an einem anderen Ort und aus einer anderen Zeit, wechselt dann plötzlich von der Jagdbeschreibung zur Beschreibung des Wetters und wieder zurück zu den benutzten Werkzeugen. Das fand ich manchmal etwas anstrengend. Positiv formuliert ist es jedoch auch ein sehr reichhaltiges und ein durchaus gut lesbares Buch, das so einen kleinen Blick in eine längst vergangene Zeit erlaubt. Und in diesem Sinn war das auf jeden Fall eine gewinnbringende Lektüre. Das sagt Gerrit Stratmann über Brian Fagans Buch Cro-Magnon, das Ende der Eiszeit und die ersten Menschen. Erschienen im Konrad Theiss Verlag, 288 Seiten, der Preis 29,95 €. Mehr dazu wie gewohnt im Netz unter dradio.de.